Der türkische Präsident hat aus der Wut über die österreichische Außenpolitik eine Tat gemacht. Erdogan ließ den österreichischen Archäologen in Ephesus mitteilen, dass sie ihre Arbeit für dieses Jahr einzustellen haben. Die Zeitung Hürriyet berichtet, das dazugehörige Schreiben mit genau dieser Begründung sei auf Ende August datiert. Sabine Ladstätter ist Direktorin des österreichischen Archäologischen Instituts und Grabungsleiterin in Ephesus, wo wir sie jetzt erreichen. Einen schönen guten Abend. Ja, guten Abend nach Deutschland. Wann hat Sie dieses Schreiben erreicht? Also ich habe Informationen über das Schreiben Dienstag vor einer Woche bekommen. Da war ich gerade in Wien und bin dann sofort nach Ephesus gereist. Und am Mittwoch in der Früh hatte ich dann dieses Schreiben hier auch in den Händen. Und wie genau lautet die Begründung? Im Schreiben wird keine Begründung gegeben. Das Schreiben, das ich bekommen habe, kam vom Kulturministerium mit der einfachen Aufforderung, die Grabungen unverzüglich zu schließen, bezugnehmend auf ein Schreiben aus dem türkischen Außenministerium, das aber nicht beigelegt wurde. Die Begründung, die Sie hier auch erwähnt haben, die kenne ich aus den türkischen Nachrichtenagenturen. Waren Sie überrascht oder hatten Sie damit gerechnet, dass so etwas passiert? Also ich war über den Zeitpunkt und über die kurze Frist war ich natürlich überrascht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich nach den verbalen Entwicklungen bzw. bis zu Entgleisungen in den letzten Wochen natürlich das befürchtet hatte. Manche Meldungen, die aus Österreich kamen, waren so drastisch, dass Grenzen überschritten waren. Das waren nicht die politischen Meldungen, das war beispielsweise ein großes elektronisches Banner am Flughafen Schwechat, wo geschrieben war, Türkei erlaubt Sex mit Kindern, und zu diesem Zeitpunkt habe ich gewusst, dass das hier vor Ort ein großes Problem sein wird, auch verständlicherweise, denn wie viele Zuhörer jetzt bei Ihnen auch wissen, ist die Türkei ein unheimlich kinderfreundliches Land. Kinder spielen natürlich Gesellschaft eine große Rolle, auch im Kollektiv. Und mit solchen Aussagen hat man sich natürlich jede Türkin und jeden Türken zum Feind gemacht. Und auch meine Kollegen hier waren fassungslos. Da haben mir immer wieder gesagt, warum schreiben Leute in deinem Land so etwas über uns? Wer hatte denn das geschrieben? Das macht einen ja wirklich fassungslos und unterminiert ja auch trotz des angestrengten Tons der Diplomatie die österreichische Außenpolitik. Es ist offensichtlich, so habe ich den Medien entnommen, ein Banner, der Headlines von österreichischen Tageszeitungen wiedergibt. Und eine davon war eben diese. Also ich habe es eben auch selbst nur aus den Medien erfahren. Das österreichische Archäologische Institut forscht seit 100 Jahren in Ephesus. Muss man sich vorstellen, dass seitdem Jahr für Jahr die Genehmigung für die Grabungen bei der türkischen Regierung eingeholt werden mussten? Wie funktionierte das bislang? Ganz grundsätzlich ist es so, dass alle ausländischen Missionen in der Türkei eben jährlich die Lizenz erneuern. Wir stellen im November, Dezember Anträge. Die werden in Ankara evaluiert und meist bekommt man dann so im April oder Mai die Grabungsgenehmigung für das laufende Jahr. In der 100-jährigen Geschichte von Ephesus gab es natürlich zahlreiche Unterbrechungen während des Ersten Weltkriegs, während des Zweiten Weltkriegs, aber auch zum Beispiel im Zuge der Zypernkrise. Ephesus, Frau Ladstätter, das ist natürlich mehr als der Tempel eines der sieben Weltwunder. Worauf konzentriert sich denn Ihre Arbeit derzeit? Unsere Schwerpunktforschung ist gerade die Transformationszeit von der Antike zur Neuzeit, sprich von einer antiken Stadt hin zu einer türkischen Metropole des 14. und 15. Jahrhunderts. Und da gibt es zahlreiche interessante Aspekte eben. Was gibt es an Innovationen in der Zeit, aber welche Traditionen bleiben eben auch bestehen? Ich kann Ihnen nur ein ganz kurzes, aber sehr interessantes Beispiel sagen. Zum Beispiel übernehmen die Türken in ihrer Siedlung die antike Bauweise. Es wird das Bauhandwerk, da sieht man sehr stark die antiken byzantinischen Traditionen. Auch in der Bestattungsweise wissen wir heute, dass die Türken des 15. Jahrhunderts noch Sargbestattungen hatten. Andererseits gibt es ganz klare Brüche in der Ernährung. Wir finden wirklich kein Schwein mehr, wir finden keine Meeresfrüchte mehr, also ein ganz deutlicher Hinweis auf eine neue Religion, aber sehr viele lokale Traditionen, die weiterlaufen. In welchem Umfang muss man sich denn die Arbeiten vor Ort in Ephesus überhaupt vorstellen? Ephesos ist eine internationale Forschungsplattform. Wir arbeiten hier mit Mitarbeitern aus über 20 Ländern. Alles in allem haben wir 200 Wissenschaftler, die hier arbeiten. Übrigens sehr, sehr viele deutsche Kollegen. Forschungsprojekte der Universitäten Regensburg, Berlin, Köln und anderer Orte werden hier in Ephesus durchgeführt, ebenso wie zum Beispiel die University of Southampton. Wir haben aber auch sehr viele türkische Kollegen hier. Wir begreifen uns tatsächlich als internationales Forschungsunternehmen europäischer Dimension und dazu zähle ich auch die Türkei. Haben Sie von Kollegen aus anderen Ländern gehört, dass dort ähnliche Schreiben eingegangen sind? Nein, das ist tatsächlich eine Causa, die die bilateralen Beziehungen zwischen Österreich und der Türkei betrifft. Türkische Medien sagen auch, der Direktor des Ephesus-Museums hätte, ich übernehme mal dieses Wort, die Ausgrabungsorte übernommen. Stimmt das? Ich bin sehr froh darüber, dass er das übernommen hat. Er ist ein hervorragender Kollege, mit dem mich eine jahrelange Kooperation verbindet. Und Sie müssen sich vorstellen, wir mussten ja abrupt aufhören und waren zum Beispiel mitten in Restaurierungsprojekten. Und die müssen abgeschlossen werden für den Schutz der Ruinen. Also es kann mir nichts Besseres passieren, als dass das hier vor Ort ein kompetenter Kollege ist, der zum Schutz der Monumente hier die Arbeiten weiterführen wird. Sie haben ja geschildert, das ist eine internationale Kooperation. Da steckt natürlich auch viel Frauen und Manpower drin. Können denn die türkischen Kollegen vor Ort die Arbeiten alleine weiterführen? Oder darauf zielt natürlich meine Frage, hoffen Sie darauf, dass Sie auch im nächsten Jahr wieder eine Genehmigung bekommen? Hoffen Sie, dass die UNESCO beispielsweise Sie bereits in diesem Jahr unterstützt? Oder müssen Sie damit rechnen, dass angesichts der politischen Situation in der Türkei die Arbeiten Österreichs auf unabsehbare Zeit unterbrochen sind? Also das Problem muss sicherlich gelöst werden. Ohne Lösung des politischen Problems wird es keine Grabungsgenehmigung geben. Wir von wissenschaftlicher Seite werden alles dafür tun, dass es weitergehen kann. Und an uns wurde ja keine Kritik geübt. Ganz im Gegenteil, ich habe in den letzten Tagen hier enorm viel Unterstützung bekommen und auch durchaus das Gefühl bekommen, dass es sich lohnt, hier weiter zu kämpfen. Auf den ersten Teil Ihrer Frage, man kann immer alles irgendwie weitermachen. Aber ich glaube, gerade so ein komplexer Ort wie Ephesus verdient es, dass man sich die Besten holt, dass man international arbeitet. Und ich hoffe einfach ganz persönlich auch, dass meine große Vision von so einem internationalen Projekt jetzt nicht durch dieses politische Kleingeld für immer zerschlagen wird. Vielen Dank an Sabine Ladstätter, die Direktorin des Österreichischen Archäologischen Instituts und Grabungsleiterin in Ephesus, wo wir Sie jetzt erreicht haben. Frau Ladstätter, ich wünsche Ihnen alles Gute und toi toi toi. Danke vielmals.